Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Karlsruhe behandelt Antiterrordatei. Wir erhoffen uns baldiges eindeutiges Urteil gegen Antiterrordatengesetz. Im Verfahren zum Antiterrordateigesetz ATDG hörte das Bundesverfassungsgericht heute Vertreter des Bundeskriminalamts, der Landespolizeibehörden, einschlägiger Interessenvertretungen sowie Datenschutzbeauftragte aus Bund und Ländern an. Die Piratenpartei Deutschland erhofft sich ein klares Signal gegen die Verbunddatei. Dazu Sebastian Nerz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Wir hoffen nach den Anhörungen auf ein baldiges, eindeutiges Urteil, eine deutliche Ablehnung der Antiterrordatei und ein klares Signal für eine auch verfassungsrechtlich verankerte Trennung von Polizei und Nachrichtendienst. Die Verbunddatei ist in der derzeitigen Form ein Angriff auf die Grundrechte der Bürger. Solange über unschuldige Menschen, die unwissentlich mit einem Tatverdächtigen zu tun haben, genauso viel gespeichert wird wie über den tatsächlich Tatverdächtigen selbst, solange keine rechtsstaatliche Handhabe gegen eine solche Datenerhebung existiert, werden wir Widerstand leisten. Ein vager und unbegründeter Verdacht einer Behörde ist bereits ausreichend, um gespeichert zu werden und der Bürger den Folgen davon schutzlos ausgeliefert. Datenschutzrechtlich ist die Datei eine Katastrophe und hebelt auch die dringend gebotene Trennung von Polizei und Geheimdienst aus. Die betroffenen Personen erfahren nichts von der Speicherung. Ohne dieses Wissen können sie weder ihr Auskunftsrecht wahrnehmen, noch sich gegen die Erfassung gerichtlich wehren. Absurd wird der Aufwand, wenn für die sogenannten erweiterten Grunddaten bis zu 60 Behörden angefragt werden müssen. Und hier sind datenschutzrechtliche Grundregeln wie Zweckbindung, Löschungsfristen und unterschiedliche Zugriffsrechte für einzelne Behörden noch gar nicht angesprochen. Grundlegend ist also zu prüfen, ob durch eine solche Datei das Trennungsgebot verletzt wird und ob die Datei tatsächlich erforderlich ist. Die bisherigen Ergebnisse sprechen klar gegen das Antiterrordatengesetz in seiner derzeitigen Form. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.